Die treibende Wurzel der jesuitischen Internationalität und das den Patriotismus wegfressende Gift ist, und darin besteht ein weiterer Wesenszug des Ordens, der schon oft betonte, aber nie genug zu betonende brutale Ordensegoismus, der sich durch alles innerhalb des Ordens zieht. Im Ordensinteresse liegt es, international unpatriotisch zu sein, also fort mit den edelsten Gefühlen des menschlich natürlichen Herzens. Gelegentliche Vortäuschung solcher Gefühle liegt aber auch im Ordensinteresse. Reichliche Beweise des Egoismus, soweit er sich in Unterrichts- und Erziehungstätigkeit des Ordens kundgibt, habe ich im ersten Teile vorgelegt. In besonders hässlicher Weise äußert sich jesuitischer Egoismus in Gestalt von Neid und Herrschsucht anderen geistlichen Orden und dem Weltklerus gegenüber. King berichtet ausführlich zunächst über jesuitische Befehdung der Wiener Dominikaner. Die frommen Väter der geringsten Gesellschaft Jesu, ein von den Jesuiten für ihren Orden mit Vorliebe gebrauchter äußerlicher demütiger Ausdruck, unter dem sich abgrundtiefer Hochmut birgt, ruhte nicht, bis eine kaiserliche Verordnung vom 2. Dezember 1656 die Dominikaner von der Erlangung der Dekanatswürde für immer ausschloss und ihren, der Jesuiten seitherigen Gegnern, den Dominikanern, die persönliche Befähigung zu akademischen Funktionen abgesprochen wurde. Weiter erzählt King, die Minoriten, Karmeliter, Augustiner und Benediktiner zu Wien gaben in ihren Klöstern lateinischen und theologischen Unterricht ganz in der Art wie die Universitäten, nur ohne die den letzteren allein zuständigen Privilegien für Promotionen. Namentlich ließen sie auch von ihren Schülern öffentlich Disputationen, und zwar in ihren Kirchen, halten. Diese Einrichtung datierte noch aus jenen Zeiten, wo die Klosterschulen nahezu die einzigen Unterrichtsanstalten gewesen waren. Daher hatte auch die Wiener Universität, welche bei ihrem Entstehen diese Sitte schon vorfand, nie eine Einsprache dagegen erhoben. Im Jahre 1626 jedoch, also 3 Jahre nachdem die Jesuiten die philosophische und theologische Fakultät übernommen hatten, setzte der Jesuitenorden beim Konsistorium einen Beschluss durch, dessen Inhalt dahin ging, dass den genannten Religionen die öffentliche Disputation eingeboten werden sollen. Die Religionen fanden aber eine Stütze an dem päpstlichen Legatus a Latere Carassa, welcher am 20. Oktober der Universität auftrug, sich in Personen und Städten, welche von den akademischen Statuten exempt seien, nicht mehr zu mischen. Trotzdem verweigerte bald darauf die theologische Fakultät den Minoriten die angesuchte Druckbewilligung ihres für Thesis Disputationes. Zur Strafe für diesen Ungehorsam befahl nun der Nuntius, dass nicht nur die Thesis zu approbieren seien, sondern dass auch alle Doktoren der Theologie, welche der Sozietät Jesu angehörten, bei der von den Minoriten abzuhaltenden Disputation persönlich zu erscheinen hätten. Sie gehorchten, ergriffen aber dann die Appellation an den römischen Stuhl, welcher jedoch die Religiosen in ihren Gebräuchen schützte und im Jahre 1627 im Sinne des Nuntius entschied. Was so bei der geistlichen Macht nicht gelungen war, wurde jetzt bei der weltlichen von den Jesuiten durchgesetzt. Den Religiosen wurde befohlen, ihre Disputationen nicht mehr öffentlich zu halten und auf dem Frontispizium ihrer gedruckten Thesen den Ausdruck sub praeside fortzulassen. Für die Benediktinerschotten wurde dieser Befehl noch am 23. August und 12. Oktober 1725 insbesondere erneuert. Was den Weltklerus betrifft, so ist es eine bekannte Tatsache, dass er die Jesuiten, so gern er sie als gelegentliche Helfer in der Seelsorge auch benutzt, als ständige Gehilfen ablehnt. Der Orden macht nämlich der Weltgeistlichkeit die schärfste Konkurrenz, erzieht die Bevölkerung und vor allem die Zahlkräftige aus den Pfarrkirchen heraus in die Ordenskirchen hinein und sucht, wo er festen Fuß fasst, die Herrschaft über den Weltklerus zu erlangen, und zwar eine Herrschaft, die den Beherrschten sehr drückend fühlbar wird. Dies Bestreben fließt aus dem allgemeinen Ordensgeiste des Hochmutes und der Selbstsucht, die keine anderen Götter neben sich dulden. In jesuitischen Augen ist der gewöhnliche Klerus minderwertig. Er bedarf der Leitung, der Aufsicht. Erst die jesuitischen Exerzitien geben ihm die rechte Form. Hunderte von Malen habe ich das von Jesuiten aussprechen hören. Diese Eigenart des Jesuitenordens ist so alt wie er selbst. Meistens besteht deshalb ein geheimer Krieg zwischen Jesuiten und übrigen Ordens- und Weltklerus. Ein Krieg, von dem die Öffentlichkeit aber nur selten etwas erfährt. Beide Teile suchen im allgemeinen kirchlichen Interesse, das Laute und Heftige der Kriegführung zu vermeiden. An dieser Tatsache ändern die Vertrauenskundgebungen, die der Weltklerus zuweilen, besonders zu Zeiten von Verfolgungen für den Jesuitenorden erlässt, nichts. Solche Kundgebungen geschehen auch nur im allgemeinen kirchlich-hierarchischen Interesse und sind in Wirklichkeit Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der Weltklerus in seinem Herzen wünscht den Jesuiten dorthin, wo der Pfeffer wächst. Auch meine Erfahrung tritt hier bestätigend hinzu. Einer der Schlossgeistlichen in meinem Elternhause, Dr. Pinksmann, wurde später Domkapitular und Subregens des Priesterseminars in Köln. Ich blieb auch während meiner Jesuitenzeit in freundschaftlichem Verkehre mit ihm und besuchte ihn jedes Mal, wenn mein Weg mich durch Köln führte. Sehr lebendig steht noch ein Gespräch in meiner Erinnerung, das wir führten, über die mögliche Wiederkehr des Jesuitenordens nach Deutschland. Wir standen, von einem Spaziergange kommend, vor dem Eingange des Priesterseminars, das früher Jesuitenkolleg gewesen war, und ich sagte scherzend, da hinein müssen wir wieder. Pinksmann erwiderte nicht ohne Heftigkeit, wir wollen Sie gar nicht zurückhaben. Ihr Orden hat sich noch nirgends mit uns Weltgeistlichen vertragen. Diese Äußerung eines von mir sehr verehrten Mannes machte auf mich, der ich damals in fast gänzlicher Ahnungslosigkeit über Geist und Geschichte meines eigenen Ordens lebte, tiefen Eindruck. Ich teilte sie, erstaunt und erschreckt, meinem Provinzialoberen, den Jesuiten Ratgeb mit und erhielt von ihm, er zeigte mir damals, ich komme darauf noch, besonderes Vertrauen, die charakteristische Antwort: Mein lieber Pater, Herr Domkapitular und Subregens Dr. Pinksmann ist ein sehr ehrenwerter Mann, aber über unsere Rückkehr hat er nicht mitzusprechen. Wenn wir nach Deutschland zurückkehren, wird die Weltgeistlichkeit sich uns ebenso fügen, wie sie es auch früher, allerdings sehr widerwillig, getan hat. Unser Orden ist eine ganz andere Macht als der lose zusammenhängende Weltklerus. Schwierigkeiten, auch aus dem katholischen Lager heraus, kann es für uns geben, aber keinen dauernden Widerstand.